Wenn du einmal nur ins Ghetto dich verirrst, hat das Ghetto dich verwirrt. Und genau deshalb wieke ich vor dir so desinteressiert. Ich kann die Hater ignorieren, denn ohne das gewisse Etwas können die Jungs verrecken, meine Raps sie nicht kopieren. Ich bin Haze, was ist los? Zünd den Jay an und Prost. War okay, gib ihm straight, haut ein Fake-Rap K.O. Backpacker, ich bin JPEG-Rapper dope. Haschisch Flow, Homie, dieses Tape macht dich stoned. An alle meine Homies auf den Jay zu dem Joe. Drück Play, es geht los, yep, Haze Rock'n'Roll. Stablay, ich geh Show, die Scheiße hab ich satt. Schreib ruhig ein paar Takte, doch ich rate dir davon ab. Wartet ab, es artet aus, die Straße gibt Applaus. Wenn ich charte, wie erwartet und sie wartet quasi drauf. Leg mir Steine in den Weg, ich mach sie platt und hat sie weg. Hustle für Respekt, es klappt, ich hustle mit meinem Rap. Und ich greife mir das Mic, ja, Gewinner bleibt. Deine Motivation ist zu klein, Flow nicht so tight. Ist nicht dope, wie du rhymes, nur komische Lines. Ich beobachte und zieh mir wohl die Omischen rein. So soll das sein, ich bin Rapper und kein Schauspieler. Ihr seid Schauspiel, Rapper, Cloud, Leader. Und bevor ihr mir die Tracks versaut mit Features, komm ich solo und ich brette eure Rap-Connection nieder. Immer wieder, Haze ist der Babbo, Haze ist im iPod Smoke, Haze mit den Chabos. Die anderen Rapper hören Haze und sind ratlos. Boogie down, Weltfan bis Bahnhof. Treff mich mit Andro, aber er sagt mir, dass es klar war, weil keiner da war, doch immer gibt's Palava. Vidi dima Boliglava, Brate Strava, Zvit Mediterana, Ito Dritto sa Balkana.